ihr noch, worauf ihr wartet? Kennt ihr den, der kommen wird? Maranatha, du Herr des Kommen, und du klopfst an unsere Tür. Maranatha, du nährst uns Freude und lädst zur Hochzeit ein. Ist noch Feuer in den Herden? Ist die Glut genügend stark? Ist der Funke noch lebendig, der in euren Herzen brennt? Maranatha, du Herr bist kommen, und du klopfst an unsere Tür. Maranatha, du nennst uns Freunde und lädst zur Hochzeit ein. Sind die Türen weit geöffnet, weht im Haus ein frischer Wind, kommt die Sonne durch die Fenster, ist der Raum fürs Fest geschmückt.